Ein schöner Maientag im Jahre 1782. Warm scheint die Morgensonne auf Knospen und Blüten im Park des Schlosses Hohenheim bei Stuttgart. Vor einem der mächtigen Flügelfenster im Audienzsaal des Schlosses steht eine massige Gestalt, in einen hermelinbesetzten Morgenrock gehüllt, und schaut wohlgefällig auf den Park hinab. Es ist seine Durchlaucht Herzog Karl Eugen, allergnädigster Landesherr und absoluter Herrscher des Herzogtums Württemberg. Während Herzog Karl Eugen am Fenster lehnt und auf das Blütenmeer im Park hinabblickt, hört er gleichzeitig dem General Auger zu, dem ältesten Regimentskommandeur seines Heeres, der in der Mitte des Saales steht und dem Herzog seinen allmorgendlichen Bericht herunterleiert. Regiment Auger mit 240 Mann, 8 Offizieren, 19 Korporals und 31 Pferden in Garnison. Ein Gaul im Lazarett, 12 Kerls krepiert, ein Kolik. Hä? Papa, pardon, ich wollte sagen, 12 Kerls im Lazarett, ein Gaul krepiert, ein Kolik. Sie werden alt, mein lieber Auger. Weiter? Weiter nichts. Sonst keine Vorkommnisse von Bedeutung im Regiment. Das heißt... Nun, also doch noch etwas. Reden Sie. Mein Medikus, mein Regimentsmedikus, der Schiller, ist seit gestern aus der Garnison verschwunden. Was sagen Sie? Verschwunden? Der Schiller? Ja, euer Durchlaucht. Schiller ist nach Mannheim, wo auf dem Theater die Komödie gegeben wird, die er geschrieben hat. Die Banditen die Räuber. Nach Mannheim? Theater? Komödie? Und das nennen Sie keine Vorkommnisse von Bedeutung im Regiment? Ein Deserteur? Deserteur? Nein, Durchlaucht. Deserteur, das glaube ich nicht. Schiller ist nach Mannheim, um sich eine Aufführung seiner Komödie anzusehen. Er wird bestimmt zurückkehren. Zurückkehren oder nicht? Wer sich ohne meine Erlaubnis aus der Garnison entfernt, und noch dazu in eine ausländische Stadt wie Mannheim, der ist ein Deserteur. Sie haben Sympathien für Ihren Medikus. Ich auch, mein lieber Auger, ich auch. Er ist ein kluger Kerl, der Schiller. Ich wünschte nur, er würde endlich Zucht und Ordnung lernen, Disziplin und Gehorsam. Auf jeden Fall, er soll sich bei mir melden, sobald er wieder hier ist. Ich werde ihn schon zur Raison bringen. Darauf kann er sich verlassen, der Herr Komödienschreiber. Sehr wohl, Herr Durchlaucht. Zwei Tage später. Schiller, der 22-jährige Regimentsarzt des württembergischen Regiments Auger, ist inzwischen aus Mannheim zurückgekehrt, aus der kurpfälzischen Hauptstadt Mannheim. Schon zweimal ist er heimlich dort gewesen, ohne Wissen und Genehmigung des Herzogs. Das erste Mal im Januar, am 13. Januar 1782, bei der Uraufführung seines Schauspiels »Die Räuber« im Theater des kurfürstlichen Intendanten Baron Dahlberg. Und auch diesmal wieder ist er des Theaters wegen nach Mannheim gefahren. Nun aber steht er auf Schloss Hohenheim in der Uniform des Regimentsmedikus oder Feldschers, wie man damals sagte, seinem Landesvater gegenüber. Das fleischige Gesicht des Herzogs ist vor Zorn gerötet. Unwirsch fährt er Schiller an. Er ist ein unverschämter Kerl. Wie kommt er dazu, die Garnison ohne Erlaubnis zu verlassen? Ich bitte euer Durchlaucht um Verzeihung, aber die Reise nach Mannheim war für mich von allergrößter Wichtigkeit. Wichtigkeit, pappalapapp. Wichtig ist für ihn nur dies, Gehorsam, Pflichterfüllung und Respekt vor der Autorität und dem Gesetz. Aber seit er mir diese Komödie geschrieben hat, scheint er sich einzubilden, was Besonderes zu sein. Keine Komödie, ein Schauspiel, euer Durchlaucht. Schweig er, Malefizkerl. Seine Komödie interessiert mich nicht. Der Tatbestand ist klar. Desertion! Erlauben euer Durchlaucht mir, an das väterliche Wohlwollen zu appellieren, das euer Durchlaucht stets für seine Karlsschüler gezeigt hat. Er hat mir mein Wohlwollen schlecht gelohnt. Dabei verdankt er alles, was er ist, nur mir. Was ich bin, ja. Es war euer Durchlaucht Wille, dass ich Medizin studiere. Euer Durchlaucht haben mir befohlen, Uniform zu tragen und als Feldscher Dienst zu tun. Aber der Dienst im Regiment füllt mich nicht aus. So. Um es gerade auszusagen, euer Durchlaucht, hier in der Garnison, im täglichen Trott, komme ich mir oft vor wie der an den Fels geschmiedete Prometheus. Schwadroniere nicht! Prometheus! Er ist kein Prometheus! Er ist der Regimentsmedikus Schiller und er hat zu tun, was seine Pflicht ist! Ich bitte euer Durchlaucht zu bedenken, dass ich auch meinem Talent verpflichtet bin. Für mein Talent als Theaterdichter ist das Theater in Mannheim eine ebenso wichtige Schule, wie es die Karlsschule für meine Ausbildung als Medikus war. Theater, Theater! Sein Platz ist an den Krankenbetten im Lazarett und nirgendwo anders. So, und nun kein Wort mehr. Ich befehle ihm, sich augenblicklich auf der Hauptwache zu melden, seinen Degen abzugeben und für 14 Tage in Arrest zu gehen. Wiederhole. Euer Durchlaucht befehlen, auf der Hauptwache melden, Degen abgeben, 14 Tage in Arrest gehen. Außerdem verbiete ich ihm fortan jeden Verkehr mit dem Ausland. Hat er mich verstanden? Euer Durchlaucht, meine Freunde in Mannheim... Gehen ihn nichts an. Kein Ausländer geht ihm was an. Er hat im Ausland nichts zu suchen, weder in Mannheim noch sonst wo. Verstanden? Ja, euer Durchlauch. Nur machen, dass er fortkommt. Er hat mich genug inkommodiert. 14 Tage Arrest. Das ist die Strafe, die der Herzog Schiller für die heimliche Reise nach Mannheim zudiktiert. 14 Tage Arrest und das Verbot, fortan mit Ausländern Verkehr zu pflegen, also mit Leuten außerhalb der Grenzen Württembergs. Ein Verbot, das Schiller hart trifft. Denn auch sein Gönner, der Intendant des Mannheimer Theaters, Baron Dahlberg, ist ja Ausländer. Aber Schiller lässt sich nicht entmutigen. Als am anderen Morgen seine Freunde, der Musiker Andreas Streicher und der Leutnant Georg Scharfenstein, zu ihm in die Arrestzelle kommen, empfängt er sie in guter Laune. Seid gegrüßt, Freunde. Willkommen in diesem vergitterten Palast. Du trägst dein Schicksal mit Humor. Soll ich deprimiert sein? Trübsinnig, verzweifelt? Du hättest Grund dazu, mein Lieber. Warum hast du nicht auf mich gehört? Ich hatte dich gewarnt vor dieser Reise. Nun hast du die Bescherung. Und mit Beförderung, Karriere, ist es fürs Erste auch vorbei. Beförderung, Karriere. Ich werde ohnehin bald meinen Dienst quittieren. Dienst quittieren? Ist das wahr? Ich gehe nach Mannheim, als Theaterdichter. Baron Dahlberg hat es mir angeboten. Dahlberg? Großartig! Ich werde endlich frei sein. Frei von allem Zwang und allem Drill. Schreiben können, was ich will. Keine Uniform mehr. Keine despotischen Befehle. Schön wär's. Aber ich glaube kaum, dass dich der Herzog gehen lässt. Baron Dahlberg wird sich für mich einsetzen. Was willst du mir, Scharfenstein? Dahlbergs Name hat Gewicht. Ein Mann von Rang. Kurpfälzischer Vizekammerpräsident und Intendant. Er kann schon ein Wort riskieren beim Herzog. Trotzdem. Ich fürchte, es wird wenig nützen. Abwarten, Georg. Ich habe Baron Dahlberg heute Morgen einen Brief geschrieben. Ihm vorgeschlagen, wie er es anstellen muss, mich von hier wegzubekommen. Zeig mal. Hier. Hier ist der Brief. Hör zu. Wenn Euer Exzellenz sich beim Herzog für mich verwendet, so wäre es gewiss von Vorteil, Sie würden die Sache so hinstellen, als gereiche sie vor allem ihm, dem Herzog, zur Ehre. Sehr gut. Sagen Sie ihm, dass Sie mich für einen durch ihn gebildeten und in seiner Akademie Erzogenen halten, so dass seiner Erziehungsanstalt quasi das Hauptkompliment gemacht würde. Tun Sie, als würden die Produkte seiner Karlsschule von entschiedenen Kennern ungemein geschätzt und gesucht. Damit werden Sie dem Herzog kitzeln und... Ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Weiß Gott, du kennst den Herzog. Das wird ihm eingehen wie Nektar. Gib her den Brief. Ich sorge dafür, dass er noch heute mit der Extrapost nach Mannheim kommt. Danke, Andreas. Und du, Georg, was meinst du? Ist der Brief so richtig? Sehr geschickt. Nur vergiss nicht, fürs Erste noch stehst du in Ungnade beim Herzog. Baron Dahlberg wird mich nicht im Stich lassen. Ich habe zwei neue Dramen in Arbeit, den Fiesco und ein neues Trauerspiel. Je eher ich hier frei bin, desto eher kann ich sie vollenden. Schon deshalb wird Dahlberg alles tun, um mich an sein Theater zu bekommen. Schiller ist zuversichtlich. Aber Wochen vergehen, ohne dass Baron Dahlberg etwas von sich hören lässt. Längst macht Schiller wieder Dienst als Regimentsarzt, da eines Tages im Hochsommer kommt Andreas Streicher aufgeregt zu ihm ins Quartier. Hast du schon gehört, Fritz? Dahlberg war in Stuttgart. Dahlberg? Mir hat er kein Wort mitgeteilt. Er war in Audienz beim Herzog gestern Mittag. Ich wette deinetwegen. Warum hat er mir da nicht Bescheid gegeben? Ich hätte mit ihm reden können. Er hat mit dem Herzog geredet. Ist das nicht viel wichtiger? Verzeihung, Herr. Was gibt's, Kornbitter? Ein Brief für Sie, Herr. Gib her. Das herzogliche Siegel? Soll ich Ihnen Ihre Tabakspfeife stopfen, Herr? Wie? Nein, nein, du kannst gehen, Kronbitter. Geh nur. Ist recht, Herr. Der Brief ist vom Herzog, Andreas. Vom Herzog. Und? Was schreibt er? Was steht denn drin? Sag doch schon. Der Herzog befiehlt mich aufs Schloss Solitude. Da hast du es. Nun wird alles gut. Bestimmt hat Dahlberg deine Entlassung durchgesetzt. Was ich dir sag, du bist die längste Zeitfeldscher gewesen. Einige Stunden später erscheint Schiller wie befohlen vor seinem Herzog auf dem Lustschloss Solitude. Noch während er seine Ehrenbezeugung macht, kommt der Herzog auf ihn zu. Hier, sieh her, was ich hier in der Hand habe. Sieh das? Die Buchausgabe meiner Räuber? Euer Durchlaucht haben Sie gelesen? Nur einen Absatz. Das hat mir genügt. Nehme das Buch und schlage es auf. Seite 68. Der Absatz ist rot eingestrichen. Lese. Ich soll... Er soll lesen. Wird's bald. Zu einem Spitzbuben Wils Grütz. Auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie. Ein gewisses, dass ich so sage, Spitzbubenklima. Verzeihung, euer Durchlaucht, aber... Spitzbubenklima. Weiter, weiter. Und da rat ich dir, reist du ins Graubündner Land. Das ist das Athen der heutigen Gauner. Das Athen der heutigen Gauner. Und das schreibt er von einem Land, mit dem ich seit Jahrzehnten in bester Sympathie verbunden bin. Er, ein Karlsschüler, ein Schüler meiner Musterschule. Was sollen meine Freunde in Graubünden denken? Will er mir Komplikationen schaffen? Diplomatische Verwicklungen? Das lag nicht in meiner Absicht, euer Durchlaucht. Er hat das Land Graubünden verleumdet. Ich erfahre heute Morgen, dass die Kantonatsversammlung von Graubünden scharfen Protest erhoben hat gegen sein Machwerk. Und mit Recht. Wenn ein Komödienschreiber in der Schweiz von meinem Lande so etwas Despektierliches behaupten und in alle Welt hinaus posaunen würde, ich ließe mir was auch nicht bieten. Verzeihung, euer Durchlaucht, man sollte aus einer Lappalie keine Staatsaktion machen. Lappalie? Das nennt ihr eine Lappalie? Diese Taktlosigkeit, eine Lappalie? Ich werde dafür sorgen, dass die Stelle bei künftigen Aufführungen gestrichen wird. Es ist nur ein kurzer Satz, eine Bemerkung am Rande, die mit dem eigentlichen Schauspiel nichts zu tun hat. Ein kurzer Satz, ja, aber eine Beleidigung, eine Unverschämtheit. Doch das sage ich ihm. Er wird von nun an keine Komödien mehr schreiben. Er wird überhaupt nichts mehr schreiben, was ich ihm nicht ausdrücklich befehle. Hört er, keine Zeile und keine Silbe. So, und nun gehe. Hat er nicht gehört? Er soll gehen, sagte ich. Vergebung, euer Durchlaucht. Was will er noch? Wenn mir euer Durchlaucht noch gnädigst eine Frage erlauben wollen. Baron Dahlberg ist doch gestern hier gewesen. Was geht das ihn an? War er nicht meinetwegen... Seinetwegen? Ja. Ich wüsste nicht, was ich mit Baron Dahlberg seinetwegen zu bereden hätte. Der Baron hat sich erboten, mir ein paar von seinen Theaterdekorationen zur Verfügung zu stellen. Für den großen Opernabend im September, zu Ehren seiner Hoheit des Großfürsten von Russland. Sonst nichts. Sonst nichts? Er hört's doch. Und nun gehe. Bitte, bitte schenken euer Durchlaucht mir noch einen Augenblick Gehör. Wenn Baron Dahlberg nicht den Mut hat, es zu sagen, gut, dann sage ich es. Ich bitte euer Durchlaucht, mich als Theaterdichter nach Mannheim gehen zu lassen. Hat er den Verstand verloren? Euer Durchlaucht, ich kann diese Uniform nicht länger tragen. Und schon gar nicht kann ich meinen Geist, meine Gedanken uniformieren. Zum Henker, was führt er denn da für rebellische Reden? Ich bin kein Rebell, euer Durchlaucht. Aber ich bin auch nicht das, was euer Durchlaucht aus mir machen wollen. Ich möchte schreiben, möchte dichten. Schreiben ist das Einzige, wozu ich mich berufen fühle. Dann schreibe er endlich seine medizinische Doktorarbeit. Seit 2 Jahren warte ich darauf, dass er den Doktor macht. Aber was tut er stattdessen? Er reimt sich Komödien zusammen und beleidigt fremde Länder. Mit Schreiben meine ich dichten, euer Durchlaucht. Keine wissenschaftliche Arbeit. Ich bitte euer Durchlaucht noch einmal und ich bitte inständig darum, befreien euer Durchlaucht mich von dem Zwang der Uniform. Ich werde ihm die Poetenflausen aus dem Kopf treiben. Er soll sich fügen lernen. Ich kann mich nur dem Gewissen fügen. Komm er mir nicht mit Phrasen. Das lasse er sich ein für alle Mal gesagt sein. Wenn ich ihn an die Kandare nehme, so meine ich's nur gut mit ihm. Er irrt sich, wenn er glaubt, ich übe Zwang auf meine Untertanen aus, weil es mir Spaß macht. Weil ich ein Tyrann bin, ein Despot, ein Unmensch. Das habe ich nicht behauptet, euer Durchlaucht. Aber er denkt es. Er hat nur das eigene lächerliche Schicksal vor Augen und nicht das Schicksal des Staates. Das Schicksal des Staates verlangt Zwang und Disziplin. Nur wenn jeder seinen Platz ausfüllt, auf den er gestellt ist, und sich dem lenkenden Willen des Souveräns unterordnet, kann der Staat gedeihen. Nehme er sich ein Beispiel an seinem Vater, dem Hauptmann Schiller. Er hat mir und meinem Lande immer treu gedient und tut es heute noch als Intendant meiner Gartenanlagen und Forstereien. Was sein Vater geschaffen hat, die Obstplantagen, Parkalleen, die Aufforstungen in meinen Wäldern und so weiter, das hat er zum Wohle des Landes geschaffen. Dem Wohle des Landes aber dient man nicht mit Poetisieren. und Komödien schreiben. Merke er sich das? Vielleicht aber dem Wohl der Menschheit. Nun redet er schon wieder Phrasen. Das Wohl des Landes ist das höchste Gut des Bürgers. Das höchste Gut ist die Freiheit. Und niemand hat ein größeres Recht auf Freiheit als der Dichter. Nun ist es aber genug! Ich bitte euer Durchlaucht um Verständnis. Lassen Sie mich sein, wozu das Schicksal mich bestimmt hat. Wenn ich schon nicht nach Mannheim gehen soll, so erlauben Sie mir wenigstens zivil zu tragen und Schriftsteller zu sein. Er ist Medikus in meinem Heer. Er hat zu tun, was ich befehle. Und ich befehle ihm bei Strafe der Kassation. Schreib er keine Komödie mehr. Schreib er seine Doktorarbeit. Tu er seine Pflicht. Sonst wird er auf der Festung Hohen Asperg im Kerker darüber nachdenken können, wohin es führt, wenn man sich der staatlichen Autorität widersetzen will. Euer Durchlaucht, ich bitte... Er hat meine Order gehört. Mehr habe ich ihm nicht zu sagen. Gehe! Niedergeschlagen verlässt Schiller das Schloss Solitude. Am Abend ist er wieder mit seinen Freunden Andreas Streicher und Georg Scharfenstein zusammen. Andreas Streicher, der so zuversichtlich gewesen ist, fällt aus allen Wolken, als er hört, was der Herzog von Schiller verlangt hat. Bestürzt sieht er Schiller an. Das kann doch der Herzog nicht wollen. Das ist doch nicht sein Ernst. Keine Theaterstücke mehr. Keine Zeile, keine Silbe. Bei Strafe der Kassation, das waren seine Worte. Dich einsperren, weil du fürs Theater schreiben willst? Ich versteh's nicht. Was wirst du tun, Fritz? Was würdest du an meiner Stelle tun? Ich? Ich würde... Sag's schon. Fliehen. Ich würde fliehen an deiner Stelle. Unsinn. Flucht ist keine Lösung. Weißt du eine bessere, Georg? Soll ich resignieren? Vor der Tyrannei zu Kreuze kriechen? Nein, nein, Andreas hat schon recht. Es bleibt mir keine andere Wahl als Flucht. Und wenn die Flucht misslingt? Wenn's dir ergeht wie dem Schubert? Der sitzt seit mehr als 5 Jahren auf der Festung Hohen Asperg. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Aber es muss sein. Ich halte es nicht mehr aus hier. Ich halte es nicht mehr aus. Verstehst du das nicht, Georg? Doch, doch, natürlich. Nur, überlegst dir gut. Hier hast du dein Auskommen, deinen festen Sold. Den habe ich auch in Mannheim als Theaterdichter. Und wenn erst mein Fiasko fertig ist und aufgeführt wird... Theaterdichter! Glaubst du noch daran? Baron Dahlberg hat bisher nicht einen Finger für dich gerührt. Nicht den kleinsten Finger. Wenn es ihm wirklich ernst gewesen wäre mit dem Versprechen, dich zu engagieren. Er war doch beim Herzog. Warum hat er nichts für dich getan? Warum nicht? Was dann, wenn er dich nicht engagiert, deinen Fiasko nicht aufführt? Ich habe mir Geld gespart. Davon können wir eine Zeit lang leben. Wir? Wie meinst du das, Andreas? Wir? Ich werde mit dir gehen, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir nützlich sein, dir helfen. Danke, Andreas. Du willst also wirklich desertieren? Flucht vor der Tyrannei ist keine Desertion. Und wenn ich 100-mal die Uniform trage, in die der Herzog mich gesteckt hat. Über Uniform und Militärvorschriften steht das Recht auf Freiheit. Ja, ich werde Württemberg verlassen. Verzeihung, Herr. Ihre Frau Mutter, die Frau Schillerin. Meine Mutter? Junge, Fritz. Mutter. Junge, was hast du nur angestellt? Angestellt? Ich verstehe nicht, Mutter. Du verstehst recht gut. Der Herzog hat sich bitter über dich beklagt. Er hat deinen Vater wissen lassen, dass er mit deiner Disziplin und deinem Betragen höchst unzufrieden ist. Du hättest dich ihm gegenüber anmaßend und unziemlich benommen, sagt er. Wie konntest du nur, Fritz? Wir verdanken dem Herzog doch so viel, dein Vater und auch du. Er hat dich auf seiner Karlsschule studieren lassen. Er will einen Doktor aus dir machen. Er will. Und ich habe wohl keinen Willen. Aber jung. Der Herzog hat mir das Dichten verboten, das Stücke schreiben. Ebenso gut hätte er mir das Atmen verbieten können. Er meint es nicht so. Glaub mir, er meint es nicht so. Er hat sich über dich geärgert. Du hast ihn gereizt mit deinem Feuerkopf. Du kennst den Herzog doch. Er kommt so leicht in Harnisch, aber er meint es nicht so. Ich werde von hier fortgehen, Mutter. Fort? Wohin? Nach Mannheim. Aber doch nicht ohne Erlaubnis. Nein, nein, Junge, das darfst du uns nicht antun. Desertieren. Das darfst du nicht. Denk doch an Vater, an Vaters Stellung. Er ist abhängig vom Herzog, das weißt du. Der Herzog schätzt Vater, aber wenn du desertierst... Du meinst... Er könnte es Vater vergelten lassen, wenn ich... Nein, nein, Mutter. Von so niedriger Gesinnung ist der Herzog nicht. Er ist ein Despot, aber... Bleib hier, Junge. Um Vaters Willen, bleib hier. Schreib dem Herzog einen Brief. Bitte ihn um Entschuldigung und versprich ihm, dass du nichts mehr schreiben wirst, was seinen Zorn erregt. Das kann ich nicht. Deine Mutter hat recht, Fritz. Schreib dem Herzog einen Brief. Bitte, Junge. Ich bitte dich darum. Tu's mir zuliebe. Der Herzog wird dir verzeihen und dir auch das Dichten wieder erlauben. Du wirst sehen, es wird alles wieder gut. Bitte, Junge, schreib dem Herzog. Bitte. Nun gut, so sei's. Um Vaters und um ihretwillen, Mutter. Nachdem Schillers Mutter und seine Freunde gegangen sind, setzt er sich an seinen Schreibtisch und schreibt dem Herzog einen Brief. Ich, euer durchlaucht treugehorsamer Regimentsmedikus Schiller, bitte alleruntertänigst um Vergebung für meine Kühnheit und bitte ferner das Verbot, mich als Theaterdichter zu betätigen, zurückzunehmen. Habe ich die literarische Freiheit zu weit getrieben, so gelobe ich euer durchlaucht feierlich, alle künftigen Produkte einer scharfen Zensur zu unterwerfen. Noch am selben Abend wird der Brief dem Herzog überbracht. Einige Tage später, am 3. September, muss sich Schiller bei seinem Regimentskommandeur General Auger melden. Als er von General Auger in sein Quartier zurückkehrt, erwartet ihn dort sein Freund Andreas Streicher. Mein Gott, wie siehst du aus? Was ist geschehen? Nichts. Nur ein kleiner Fieberanfall. Schüttelfrost. Du weißt ja, diese Anfälle verfolgen mich schon seit Wochen. Nur ein Fieberanfall? Wirklich nur ein Fieberanfall? Und General Auger? Hat der Herzog dir durch ihn etwas sagen lassen? Eine Antwort auf deinen Brief? General Auger hat den Befehl, mich sofort zu arretieren, falls ich noch einmal den Versuch mache, den Herzog umzustimmen. Ich habe vom Herzog nichts mehr zu erwarten. Und? Wie wirst du dich verhalten? In 3 Wochen kommen der Großfürst und die Großfürstin von Russland zu Besuch nach Stuttgart. Es ist ein großes Volksfest arrangiert. Ja, ja, ich weiß, aber was hat das mit dir zu tun? Eine günstige Gelegenheit für mich, Andreas. Im Trubel der Begeisterung und der Festlichkeiten wird's kaum auffallen, wenn ein kleiner Regimentsmedikus heimlich die Garnison verlässt. Du hast dich also entschlossen. Du gehst nach Mannheim. Ja. Weiß deine Mutter schon? Noch nicht. Sie wird sehr unglücklich sein. Sie wird mich verstehen. Sie hat mich immer verstanden. Und dein Vater? Ich weiß, dass ich ihm Kummer und vielleicht auch Unannehmlichkeiten mache. Aber ich kann nicht anders. Ich habe mir alles lange genug überlegt, Andreas. Entweder ich werde ein mittelmäßiger Arzt, ein Militärdoktor wider Willen und lasse das Theaterstücke schreiben sein, oder ich werde das, wozu ich mich berufen fühle. Ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich habe mich entschieden. Gut. Ich gehe mit dir, Fritz. Ich werde dich begleiten. In aller Heimlichkeit beraten Schiller und Andreas Streicher den Plan zur Flucht, den günstigsten Zeitpunkt und den besten Fluchtweg. Auch Leutnant Georg Scharfenstein ziehen sie ins Vertrauen. Der günstigste Zeitpunkt? Nun, 3 Wochen später findet in Stuttgart anlässlich des Besuches seiner königlichen Hoheit des Großfürsten von Russland ein Volksfest statt. Ein Fest, wie es schon seit Jahren in der württembergischen Hauptstadt nicht mehr gefeiert worden ist. 6 Tage und 6 Nächte dauern die Lustbarkeiten und niemand achtet weiter darauf, als in einer dieser Nächte, in der Nacht vom 22. zum 23. September, eine alte Kutsche auf das Esslinger Tor im Osten Stuttgarts zurollt. Die Wache am Esslinger Tor befehligt in dieser Nacht der Leutnant Georg Scharfenstein. Er und ein Korporal treten der Kutsche entgegen. Halt! Im Namen des Herzogs! Wer da? Wohin? Doktoris Wolf und Ritter, zu einem medizinischen Kongress um nach Esslingen. Hier, unsere Pässe. Danke, die Herren können passieren. Öffne er die Schranke, Korporal. Herr Leutnant. Er soll die Schranke öffnen. Zu Befehl, Herr Leutnant. Gute Reise, die Herren Doktores. Ja. Herr Leutnant. Ja, was ist denn, Korporal? Merkwürdig, Herr Leutnant. Ich hätte wetten mögen, der eine der Doktore sei der Regimentsmedikus Schiller gewesen. Schiller? Red ja keinen Unsinn, Korporal. Der Regimentsmedikus Schiller ist mein Freund, den werde ich wohl kennen. Mach ihr die Schranke wieder zu und dann geh ihr ins Wachhaus. Zu Befehl, Herr Leutnant. Gott beschütze euch, Freunde. Gemächlich rumpelt die Kutsche aus der Stadt hinaus. Die Kutsche mit den beiden Doktoren Ritter und Wolf, die in Wirklichkeit Schiller und sein Freund Andreas Streicher sind. Vom Esslinger Tor aus fahren sie in einem weiten Bogen um die Stadt herum und dann in Richtung auf die württembergisch-kurpfälzische Grenze, die sie im Morgengrauen des 23. September ungehindert passieren. Einen Tag später, am 24. September, sind sie in Mannheim. Die Flucht ist geglückt. Aber Schillers Hoffnungen, die er auf Baron Dahlberg und das Mannheimer Theater gesetzt hat, erfüllen sich nicht. Von einer Anstellung als Theaterdichter ist nicht mehr die Rede. Und auch den Fiesco, den Schiller noch in Stuttgart vollendet hat, lehnt Dahlberg zunächst ab. Kein Zweifel, Baron Dahlberg, der Schiller noch ein halbes Jahr zuvor nach dem Erfolg der Räuber die verlockendsten Versprechungen gemacht hat, fürchtet nun diplomatische Verwicklungen mit dem Herzog des benachbarten Württemberg und scheut sich daher, den flüchtigen Regimentsmedikus Schiller zu unterstützen. Schiller ist auf die Hilfe wohltätiger Freunde und Gönner angewiesen. Noch lange lebt er in ständiger Geldnot, ehe es ihm gelingt, mit seiner schriftstellerischen Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen. Aber dennoch hat er seinen Entschluss, seine Flucht in die Freiheit, nie bereut. Am 6. November 1782, 6 Wochen nach seiner Flucht, schreibt er an seine Schwester Christophine in Stuttgart: Dass meine völlige Trennung von Vaterland und Familie nunmehr entschieden ist, würde mir sehr schmerzlich sein, wenn ich sie nicht erwartet und selbst befördert hätte, wenn ich sie nicht als die notwendigste Fügung des Himmels betrachten müsste, welche mich in meinem Vaterland nicht glücklich machen wollte.